Auch wenn es keinen gibt, die Welt sich ins Genick fickt, indem Menschenmassen sich auf Militärs verlassen. Andere sogenannten Rassen hassen ihre Brüder, töten Gene, klonen am liebsten an Babyföten. Wiegt dich nicht in Sicherheit, wenn kein Geist befreit ist, kein Leid in keinem Lieder löscht, kein Widerstand gegen Gegensätze, gegen Ungerechtigkeiten sich leiten lässt. Yo, man liest aus Wissenschaften, wie die Welt betrachten, aus Wissen Macht machten, Wissen und Überlisten überlegen lachten, da sie mit Waffen Menschen schlachten. Ich seh keinen Witz in der Geschichte, wenn wir Überleben verachten. Mach dein Geist frei und sei, was du bist. Mein Leben habt ihr schon, meine Zeit nicht, kein Rap, kein Ton. Check das Mikrofon, check Versbox. Check den Ton, check it, sieh, wag den nächsten Blick, sag was, spar den Smalltalk für die Politik, such den Platz, wo Polizei gegen Pöbel schlägt, Schlag für Schlag, verzeih, doch was sollst du tun, wenn dein Leben bricht? Ich unter, bleib am Boden, bewahre meine Ehre, spiel nicht Makaber, ne Flittchen, piss damit auf die Affäre, denn was bringt es dir, gibt es dir, denkst du dir dabei, letztendlich kriegst du nichts und das Ergebnis ist gleich hier, sei wie du bist, wie dich frei, leb dein Leben, bis dir passt, lass dich nicht unterkriegen, bewahre und schätze, was du hast, und ich krieg mir nicht, das bin ich, denn wir sitzen im gleichen Boot. In Babylon, die Menschen tun sehr dankbar für dein Brot. Was du jeden Tag hast, aus Selbstverständlichkeit vergisst. Der Mighty Lord wurde noch nicht, bevor das Böse dich erfrisst. Show me a team that's greater. Fast Bucks, Empire, Babylon. Glaubt ihr, wenn der Boxer beginnt, schnell ein Thema, stimmt darüber Zucker und Zinn. Scheint es für in die Zeit der Faker, alle reden, der Moneymaker spielt die Fäden, Monopol am Markt, der Schattenvater schwarzer Freitag, wer Medienbrei mag, fragt doch jeden im Untergrund, war der stark, ein neues Medium und schützt das Imperium. Es regt sich Widerstand im Land, hat sich denn nicht im Delirium, nein, in Liedern wieder fast Fantasie, verstand ich sie, das Manifest für unser